Grüß Gott, Kinder. Es ist doch komisch, dass Erwachsene manchmal ganz andere Ansichten darüber haben, was Spaß macht oder nicht, als Kinder. Nehmen wir zum Beispiel so eine echte, schöne, spiegelglatte Rutschbahn, die man am einfachsten dadurch herstellt, dass man immer an der gleichen Stelle über den Schnee schlittert. Der Nachteil von der Geschichte ist, nun ja, dass man hinpurzeln kann, was bekanntlich Kindern wenig ausmacht, aber die großen Leute können sich dabei wirklich wehtun. Dafür haben Kinder, so vernünftig sind sie ja, schon Verständnis. Und deshalb legt man die Rutschbahn am besten in einen Hof. Und damit sind wir bei Meister Eder und seinem Pumuckl angelangt. Die hausen doch in einem Hinterhaus, zu dem man durch einen Hof gehen muss. Und ausgerechnet in diesem Hof haben Kinder eine wunderbare Rutschbahn hingeschlittert. Und diese Rutschbahn ist an der ganzen Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, schuld. Also, der Meister Eder hat gerade gehobelt und gewerkelt und vor lauter Arbeit nichts gehört und gesehen, während der Pumuckl in seiner Schaukel saß und sich ein bisschen langweilte und deshalb umso deutlicher von draußen Kinderstimmen hereinhörte. Mensch, das geht toll! Da hast du vergleicht mich heute! Geh weg! Lass mir mal, Albert, bloß du. Na, ich komm jetzt drauf. Lass den Franzl. Der fällt doch bloß hin. Ja, los, rutsch. Haben wir's nicht gesagt? Mei, bist du ein Flaschen. Aber so eine narrisch gute Bahn haben wir überhaupt noch nie gehabt. Aus der Bahn! Da hat's der Pumuckl auf seiner Schaukel nicht mehr ausgehalten und ist auf die Fensterbank gehüpft und hat rausgeschaut. Also, so was Spannendes wie die auf der Eisbahn dahinflitzenden Kinder hat er überhaupt noch nicht gesehen. Der ist hingefallen. Und jetzt der nächste. Ui, das ist ja wie Fliegen. Pumuckl will das auch. Pumuckl ist ein schneller Flitzeblitz. 1, 2, 3, anlaufen. Und jetzt... Ui, können die das schön. Ich will raus. Ich will auf der Stelle raus. Raus. Du, lass mich raus. Was ist denn los? Ich will raus. Ich will flitzen und nicht sitzen. Ja, na geh halt raus, wenn du raus willst. Ja, wenn doch die dumme Tür zu ist und das dumme Fenster. Ach so. Ja. Na ja, nachher machen wir halt einen Spalt auf. Ist eh so warm da herin. Ja, sehr heiß. Aber bleib nicht so lange aus, gell, sonst... Mach ich die Tür wieder zu und du stehst draußen in der Kälte. Nein, ich bleibe diesmal nicht aus, sondern ich rutsche aus. Hui! Der Meister Eder hat also dem Pumuckl die Tür aufgemacht, ohne hinauszuschauen und ohne sich für das Kindergeschrei zu interessieren. Schließlich spielen in dem Hof öfters Kinder mit Geschrei. Und wahrscheinlich hätte er die Rutschbahn vor seiner Werkstatt gar nicht so bald bemerkt, wenn ihm nicht der Pumuckl, der mit größtem Vergnügen immer schnell zwischen den Buben mitgerutscht ist, von dem Spaß hätte berichten müssen. Mit hochroten Backen ist er hereingestürmt. Komm, komm, komm, komm, schnell, schnell, du musst auch rutschen. Was? Rutschen ist das Schönste, was es gibt. Es ist ja viel schöner als Laufen und Sitzen und viel schöner als Arbeiten. Komm, lass doch das dumme Säge-Siegezeug stehen und ich werde dich dann auslachen, wenn du hinfällst. Ja, ich falle nämlich überhaupt nicht hin, überhaupt nicht. Und wenn ich mich ganz schnell vorne auf einen Rutschestiefel stelle, dann, das geht dann so. Du, sag einmal, von was redst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich rede ja vom Schönsten, was es gibt und du hörst nicht zu. Ich tue das Schönste, was es gibt und du merkst es nicht. Oh mein Pumuckl, ich muss ja arbeiten, schau, sonst wäre ich ja nicht fertig. Du kannst doch später wieder arbeiten. Nein, ich muss. Ja, was blären denn die Kinder da draußen gar so? Ja, die müssen so laut schreien, weil sie sonst hinfallen oder weil sie nicht hinfallen oder weil sie gerade drankommen. Weißt du, was ich glaube? Wenn du dich ganz hinten anstellst und recht laut schreist, jetzt bin ich dran, dann lassen die dich auch mal rutschen, wenn du schön bitte, bitte sagst. Und wenn du rutschst und es liegt einer auf dem Boden, dann musst du schreien, aus der Bahn musst du dann schreien, ja. Und wenn du ganz bis zum Ende rutschst, ohne hinzufallen, dann musst du schreien, war das eine Wucht oder war das keine? Oder irgend sowas. Ja, haben denn die da draußen eine Rutschbahn? Ja, eine Rutschbahn gleich vor der Werkstatt. Das ist fein, was? Da haben wir nicht weit und da können wir immer rutschen. Ja, um Himmels Willen. Da kommt ja kein Kunde mehr rein zu mir, ohne dass er hinfällt. Wieso? Alle Kunden müssen eben rutschen lernen. Ja, das geht ja nicht. Doch, das geht wirklich nicht. Direkt auf dem Weg zu mir, wenn sie da eins am Fuß bricht, da muss ja ich Krankenhauskosten zahlen. Ja, aber das ist doch gar keine Bahn zum Fußbrechen, sondern eine Bahn zum mit dem Fuß rutschen. Ja, so leid man es tut, aber den Spaß kann ich nicht erlauben. Aber bitte, aber das ist doch nichts Böses, das darfst du doch nicht verbieten. Doch. Ich erzähl dir nie mehr was, wenn du das verbietest. Pumuckl, das verstehst du nicht. Nein, du verstehst das nicht. Rutsch doch erst mal, dann wirst du gleich nichts mehr verbieten. Dann wirst du nämlich ganz bestimmt noch eine und noch eine Rutschbahn erlauben. Eine mit Pumpen. Nein, woanders können die Kinder von mir aus rutschen, solange sie wollen. Ja. Aber nicht da, wo meine Kunden laufen sie müssen. Sie können doch rutschen. Ganz abgesehen davon, dass ich mir auch am Fuß nicht brechen mag. Aber du brichst ihn dir doch bestimmt nicht. Du musst bloß üben. Schau mal, eins, zwei, drei Schritte anlaufen und dann... Was tust du mit der Hobelspäne? Die Rutschbahn zustreuen. Nein, nein, nein, wenn du das tust, dann tu ich auch was, dann, nein, nein, nicht. Meine Kinder, eine Rutschbahn ist ja wirklich prima, aber so leid man es tut, ich muss zustreuen. Aber Herr Eder, dies ist so pfundig. Ja, glaubt's nicht, dass ich nicht weiß, wie pfundig so eine Rutschbahn ist? Aber Schatz, wenn da jemand was passiert, bin ich verantwortlich, weil es von meinen Tieren ist. Macht euch doch da hinten wo, bei den Aschentonnen, eine. Nein, das geht auch nicht, weil man sonst nicht an die Tonnen kann. Oder unter der Teppichstange, vielleicht geht's da. Mei, Herr Edo, streuen sich wirklich? Ja, Kinder, wirklich. Wenn man gerecht ist, so hat der Meister Eder schon recht. Aber der Pumuckl hatte für diese Art Gerechtigkeit überhaupt keinen Sinn. Voll Zorn ist er wie ein Floh auf dem Fensterbrett herumgehüpft. Oh, wenn du Sägespäne so schön findest im Hof, dann werde ich von jetzt ab immer alle Sägespäne in den Hof werfen. Alle, so? alle. Und die Nägel auch dazu. Und, und ich will eine Rutschbahn haben. Ja, was fällt dir denn ein? Ich will eine Rutschbahn haben. Du Rutschbahn kaputt mache, du. Jetzt führ dich doch nicht so auf zum Kuckuck. Ich führe mich nicht auf, ich rege mich auf. Lass dir sagen, wenn sie jemand den Fuß bricht. Eure Füße sind so dick, die kann man ja gar nicht abbrechen. Und aus Glas sind sie auch nicht. Und überhaupt habe ich noch nie einen Menschen gesehen, der sich einen Fuß ganz einfach abgebrochen hat. Ja, das glaube ich schon. Also. Die Leute, die sie am Fuß brechen, sind dann nämlich im Krankenhaus. Nicht mal mein kleiner, klitzekleiner Fuß bricht. Schau mal an, wie ich den hin und her schütteln kann und aufstampfen und alles. Und gar nicht bricht der. Ich will eine Rutschbahn. Also sei stark, Pumuckl. Vielleicht machen sich die Kinder eine Rutschbahn unter der Teppichstangen. Die wird noch viel schöner, wirst du sehen. Und da streue ich dann keine Sägespäne. Aber da vor meiner Tür... Ach, wer weiß. Wer einmal streut, streut immer da. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, Menschengesetz. Also schau doch einmal hinaus, Pumuckl. Aber wenn Sie keine Bahn machen, dann mache ich mir einfach selber eine. Jawohl! Der Pumuckl ist also rausgehüpft in den Hof. Aber da waren keine Kinder mehr. Sie hatten die Lust verloren und sich hinaus auf die Straße getrollt. Der Pumuckl stand also allein im Hof, und wenn er sichtbar gewesen wäre, hätte man sehen können, wie er vor der gestreuten Bahn stand und ihm eine Träne über seine Backe rollte. Doch plötzlich entdeckte er neben der Bahn einen verlorenen Wollhandschuh, und beim Anblick des Handschuhs kam ihm eine Idee. Wenn die Putzfrau bei Meister Eder ist, so hat sie einen Putzlumpen und damit geht alles weg. Wenn der Pumuckl einen Handschuh findet und den als Putzlumpen nimmt, dann geht auch alles weg. Ich bin ein dann bin ich ein Putzmann, ein Eisbahnputzmann. Putzt man die Rutschbahn, wird man ein Putzmann. Putzt man, so nutzt man, rutscht dann die Putzbahn. Rutscht man und flutscht man über die Rutschbahn. Das geht weg, das geht weg, das wird glatt und glatter und immer glatterer. Ui, ui, so festputzt. Und tatsächlich hat der Kobold mit dem Handschuh alle Sägespäne von der Eisbahn gefegt. Und je glatter sie wurde, desto fröhlicher wurde unser Pumuckl. Und dann fing er an, darauf herumzuschlittern. Hin und her und hin und her. Und er fiel hin und purzelte herum und grad schön war's. Bis dahin wäre alles recht gut gegangen. Aber dem Meister Eder schien es so still im Hof und darum schaute er zu seinem Werkstattfenster heraus. Und ihr wisst ja, was los ist, wenn der Meister Eder den Pumuckl sieht. Dann wird der Kobold sichtbar und wenn er sichtbar ist, dann kann ihm alles passieren, was Menschen auch passiert. Er kann sich also genauso wehtun wie wir Menschen. Und wie es der dumme Zufall will, purzelte der Pumuckl gerade in dem Augenblick ganz fürchterlich hin, als der Eder ihn sah. Rutschbahn, eine Flutschbahn, tralala, oh, oh, au, au, au, au, was war denn das? Oh, was ist denn mit meinem Daumen los? Mein Daumen, mein Daumen, meine ganze Hand, au, weh, weh, mein Daumen ist kaputt. Und was ist das? Blut. Pumuckl, hast du dir wehgetan? Blut. Zeig. Ja, ja, hab ich das nicht gesagt. Blut. Weh, weh. Ach, geht, ist bisserl Blut. Aufgeschürft hast du. Schiet er ganz recht. Hat er da die Eisbahn wieder sauber putzt? Da muss ich ja jetzt nochmal streuen. Pumuckl stirbt. Stirbt sich mausetot. Armer, armer Pumuckl. Okay, das Tröpfelblut. Hüte doch nichts ein. Wenn ich doch nur das einzige Tröpfelblut hab. Und das läuft jetzt davon. Und wenn ein Kobold einen kaputten Daumen hat, dann ist gleich der ganze Kobold kaputt. Ah, woher? Altes Koboldsgesetz. Jetzt red keinen solchen Schmarrn, sondern komm rein. Wir verbinden den Daumen, ja, und dann ist gleich gut. Nein, nicht verbinden, verbinden doch, tut weh. Doch, komm, du. Im Gegenteil, da tut's gleich nicht mehr weh. Wer ist das denn? Jetzt komm rein. So, da sitzt jetzt auf den Stuhl. Ja, da ist mein Verbandskasterl. Jetzt wär's staunen, was für einen feinen Daumen du kriegst. Altes Sprichwort, rotes Blut tut selten gut. Oh mein. Auch für so einen kleinen Daumen sind ja alle verbänkt viel zu groß. Wart, da muss ich erst einmal ein Stiegel abschneiden. So, jetzt ergib deinen Daumen her. Na, was jammerst denn? Ich bin ja noch gar nicht hinkommen. Aber du wirst gleich hinkommen und es tut schon weh, wenn ich bloß dran denke. Also weißt, deine sämtlichen Klabautervorfahren taten sie schamen, wenn sie sehen dann, wie wehleidig du bist. Nein. Ja, jetzt halt dir mal still zum Kuckuck. Ja. Schau bloß, was das für einen schönen weißen Verband gibt. Das ist kein weißer, sondern ein weher Verband. Au, au, au, au. Und jetzt sei ruhig. Psst, ruhig. Soll ich dir jetzt einmal ein Koboldsgesetz sagen? Nein. Ein Kobold jammert niemals nicht, sonst ist er bloß ein dummer Wicht. Ja? Das ist überhaupt kein gutes Koboldsgesetz. Das ist nicht mal ein gutes Gedicht, das ist überhaupt nichts. So? Na, ist halt nichts. Aber der Daumen ist einbunden. Na? Ui. Was sagst du jetzt? Ja. Also, so ein Verband, der steht dir prima. Findest du? Ja. Ich weiß nicht, der sieht doch eigentlich sehr, sehr krank aus. Na. Und wenn ich mich nicht dazulegen müsste, müsste sich mein Daumen jetzt ins Bett legen und schwitzen und Tabletten essen und... Armer, lieber, kleiner Daumen. Ah, ich glaube nicht, dass der Daumen nur so arg krank ist, so wie es du umeinander schlenkest. Jetzt kannst du wieder rumsausen. Nein. Aber halt. In der Stube musst du jetzt herinbleiben. Wieso? Denn wenn du auch unsichtbar bist, der Verband bleibt sichtbar. Ui, meinst du? Ja, aber das wissen wir doch. Ja, ich will aber raus, ich will jetzt wieder rutschen. Ich will jetzt rutschen. Aber Pumuckl, stell dir doch vor, was passieren kann. Man sieht von dir gar nichts, bloß einen weißen Daumen. Ja, und den Daumen hält dann jemand vielleicht für eine Maus und fangt ihn. Ja, und wenn jemand deinen Daumen fangt, dann hat er die auch gefangen. Und wenn ein Kobold irgendwo eingezwickt wird oder an was Menschlichen hängen bleibt, nachher wird er für den Menschen sichtbar. Und was nachher Geschichte? Oh mei, das will ich gar nicht ausdenken. Nein, ich will Sei trotzdem. Doch gescheit. Ja, aber der Verband ist doch so weiß wie der Schnee. Ja, und schon. Da kennt das ja gar niemand auseinander vom Schnee. Ja. Und außerdem bin ich ja so schnell, dass mich ja gar niemand fangen kann. Geh zu, wie oft habe ich dich schon gefangen? Ja, weil du mich siehst. Ja. Aber alle anderen sehen ja nur meinen Daumen. Und kein Mensch will zu seinen zwei Daumen noch einen dritten Daumen haben. Und noch dazu so einen ganz kleinen. Das wäre ja komisch. Also du folgst jetzt endlich und bleibst herin, verstanden? Verstanden habe ich schon, aber... Aber? Aber Hunger habe ich, schrecklichen Hunger. Mir tut der Bauch vor lauter Hunger noch viel weher als der Wehe Daumen. Oh, okay. Oh, Pumuckl wird gleich am Wehen Hunger Daumen Bauchweh sterben. Oh. Ja, jetzt fang nicht wieder mit Jammern an. Ich habe auch Hunger. Oh. Aber ich habe ja gar nichts mehr im Haus. Oh. Ich gehe jetzt schnell zum Metzger vor und hol uns was, ja? Ja, und du setzt dich inzwischen in deine Schaukel. Und schaukelst ein bisschen. Ja. Und dann machen wir Brotzeit und dann ist alles gut. Aber du musst eine sehr gute Wurst kaufen. Ein Würstchen vielleicht, weißt du? Ja. Wenn Kobolde Würstchen essen, dann heilen alle ihre Daumen. Ja. Altes Kobold. Gesetz, ja, ich weiß schon. Also von mir aus, also ich komm dann gleich, gell? Ja. Der gute Meister Eder ist also vor zum Metzger gegangen. Als er an der Rutschbahn, der immer noch sauber gefegten, vorbeikam, ist ihm eingefallen, dass er die ja streuen wollte. Aber er hat sich gedacht, ich bin ja gleich wieder da, in den paar Minuten wird schon nichts passieren. Aber das war leider verkehrt gedacht. Der Bub nämlich, dem der Handschuh gehört hat, hat plötzlich gemerkt, dass er nur noch einen in seiner Manteltasche hat. Und mit nur einem Handschuh heimkommen, das bedeutete zumindest rechten Verdruss. Meine Mutter schimpft mich wieder zusammen, wenn ich bloß wieder mit einem Handschuh heimkomme. Das ist schon das zweite Mal. Die blöden Handschuhe, weil zuerst werden sie immer aufgehängt und nachher ist der Krach da, wenn man verliert. Helf's mir halt suchen. Du, wer hast du hinten mit dem Rutschen verloren? Suchen wir mal im Hof. Ja, da werde ich ihn verloren haben. Saus mal, vielleicht liegt er noch da. Da liegt er ja. Ist er das? Ich fall grad. Mei, bin ich froh. Aber nicht, wenn ich dreckig ist er. Der Eder hat sein ganz Segmehl drüber geschickt. Ui, schaut's mal, die Rutschbahn ist ja gar nicht mehr gestreut. Ja, da legst du nieder. Das muss der Wind wegblasen haben. Nachher können wir ja wieder rutschen. Wenn der Eder rauskommt und uns recht schimpft, nachher laufen wir davon. Obacht, geht auf der Bahn. Jetzt komm ich. Nice, die Bahnfundig. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Pumuckl in seiner Schaukel bei dem Ruf aus der Bahn und jetzt komm ich, wie elektrisiert hochgesprungen und aufs Fensterbrett gehüpft ist. Er hat den Hunger und den Daumen völlig vergessen. Ehrlich gesagt, so schlimm war das ja auch gar nicht. Und als er entdeckte, dass das Fenster bloß angelehnt war, war er nicht mehr zu halten. Er hüpft in den Hof und ein weißer kleiner Verband rutschte und wirbelte über die eisige Fläche. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Doch plötzlich rief der Peter. Sag einmal, was ist denn das Weiße da? Ja, geh doch weg von der Bahn! Das sieht wie ein zusammengenudeltes Taschentuchhaus. Hat von einem ein Taschentuch verloren. Hoppla, das Taschentuch hupft ja! Ja, was spinnst denn hier? Ja, wer so lange wollte, hat's einen Hupferer da? Was? Wer? Da zum Keller ist. Jetzt sehe ich's auch, das ist eine weiße Maus. Mann, das war was anderes. Es ist in den Keller runtergefallen. Nein, das ist richtig runtergehupft. Das hat sich bewegt wie was Lebendiges. Das war aber doch ein Taschentuch. Vielleicht war in das Taschentuch ein Viech eingewickelt, das jemand ausgekommen ist. Geh, wer wickelt denn ein Viech ein? Das Viech kann sich ja selber verwickelt haben. Oder es war eine weiße Maus, die krank war oder gebissen worden ist. Und da hat der, dem es gehört, das Viech eingewickelt. Und das ist ihm ausgekommen. Mensch, das kann sein. Schauen wir durchs Kellerfenster, vielleicht sehen wir es noch. Na, ich seh nix. Jo, dort hinten in der Ecke ist was weiß. Ja, was sagt's denn hier alle da vor dem Kellerfenster? Herr Eder, da ist was ganz Komisches. So? Eine eingewickelte weiße Maus. Nein. Das kann eine graue Maus auch gewesen sein. Das wissen wir nicht. Aber das ist richtig kupft, obwohl es wie ein Taschentuch ausgesehen hat. Wie ein Taschentuch? Und kupft ist? Der Sache gehen wir nach. Auf den Keller. Nein, das ist doch ein Schmarrn. Das war bestimmt bloß ein Papier, das der Wind vorgeweht hat. Geht ja gar kein Wind. Na, jetzt geht gerade keiner. Aber vorhin vielleicht. Wem gehört denn der Keller? Ich glaube, das ist der Keller von... Warte mal, unser Keller liegt da vorne. Dann müsste das der Keller von der Frau Burkhardt sein. Das glaube ich nicht. Wisst ihr was? Ich frage Frau Burkhardt, ob es mir einen Schlüssel gibt. Wenn ich ihr sage, dass da eine weiße Maus in ihrem Keller ist, dann gibt es ihn bestimmt. Ach wo, sie ist froh, wenn wir es fangen. Mensch, das ist eine prima Idee. Los, Franzl, ich geh mit. Nein, nix da. Das Viech darfst du nicht fangen. Aber warum denn nicht? Stellen Sie sich da vor, das ist ein eingewickeltes Viech. Das muss man doch retten. Das ist vielleicht eine ganz greisliche Tierschinderei. Aber das findet sie doch nie. Das hat sie weiß Gott wo verkrochen. Bleibt's da. Ah, wenn wir alles suchen, dann finden wir's schon. Ist ja weiß, das sieht man doch im Keller. Aber vielleicht ist was Giftiges. Aber Herr Eder, dann ist es ja noch viel spannender. Peter, komm, wir gehen zu Frau Burkhardt und Fritz, du hältst wach vom Kellerfenster, dass du nicht raushupfst. Was? Ja, ich geb schon Obacht, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ist ja eh das einzige Fenster, das offen ist für die ganzen Keller. Wir werden Schlüssel gleich haben, komm. Aber bleibt's doch da. Die Frau Burkhardt ist ja gar nicht da. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Meister Eder zumut war? Natürlich hat er bei der Schilderung vom hüpfenden weißen Taschentuch gleich gewusst, dass das nur sein Pumuckl sein konnte, und der Schreck ist ihm richtig in die Knochen gefahren. Denn wenn die Buben wirklich den Daumen erwischen würden, dann hätten sie gleich den ganzen Pumuckl, und zwar sichtbar. Und was dann passierte, nein, das wollte er sich lieber gar nicht vorstellen. Wenn er nur den Verband nicht so fest verknotet hätte. Es war zum Verzweifeln. Es gab nur eine Rettung. Den Fritz von seinem Wachposten am Fenster weglocken, damit der Pumuckl wieder heraushüpfen konnte. Nein, ich glaube, dass die anderen den Kellerschlüssel ganz umsonst holen und dass du da ganz umsonst wartest. Wir müssen doch rauskriegen, was das war. Okay, ein Papierl war's, das sag ich dir. Du, schau, die Eisbahn, die ist wieder ganz freigefegt. Die haben mir fein nicht freigefegt, das nicht? War schon. So? Das muss der Wind gewesen sein. So. Das soll der Wind gewesen sein. Ja, und bei dem weißen Papier, da ist plötzlich kein Wind mehr gegangen. Geht's ja, ihr spinnt's ja. Mir tun da nichts Unrechts, wenn wir das Viech fangen. Du, die zwei brauchen ja ewig mit ihren Schlüssel. Rutschen wir einmal miteinander, hä? Wetten? Pass auf, ich rutsch weiter als wie du. Das glaube ich nicht. Ja, bestimmt. Wirst du sehen. Wir können es ja nachher mal probieren. Nachher habe ich keine Zeit mehr. Probieren wir es doch jetzt. Geh zu, geh weiter. Komm. Nein, jetzt kann ich doch nicht. Hab's doch versprochen, dass ich aufpasse, Eder. Ja, schon, aber du. Du, vielleicht können wir das Kellerfenster zumachen von außen, meine ich. Nachher brauchen wir da in der Kette nicht warten und du kannst mit den anderen in den Keller gehen. Das ist doch viel spannender, als wir da hocken. Geh zu, geh weiter. Oh ja, probieren wir es mal. Ja, geh zu. Machen wir es mal. So, geh her. Jetzt probieren wir es mal. So, jetzt. Das geht nicht. Was? Da ist irgendwas eingelost. Ah, lass mich mal hier. Pass auf, jetzt probier es. Ruck. Ruck. Herrschaft, zeig noch mal nein. Jetzt ist vor lauter Kraft das Fenster zersprungen. Also sowas Blöds. Jetzt darf ich die Scheiben auch noch zahlen. Also ihr mit eurer saudummen weißen Maus aber hier. Aber Herr Eder, Sie haben doch das vorgeschlagen mit dem Fenster zumachen. Ja, schon, aber wenn ich sie ihm nicht so verboten hätte. Aber nein, nicht fallen. Fort hat er müssen. Rutschen hat er müssen. Wer? Niemand. Aber von mir aus soll er verhungern oder sonst was. Ich lasse mir jetzt meine Brotzeit schmecken, verstanden? Ja, aber Herr Eder. Fritz, bist du noch da? Ja. Wir haben einen Schlüssel gekriegt. Schau runter, wir sind schon da. Seht ihr was? Nein, wir fangen erst zum Suchen an. Aber wir werden schon finden. Komm auch runter. Au! Zum Kuckuck, jetzt sind die ganzen Kissen umgefallen und mir direkt auf den Zehen. Brauchst gar nicht so blöd zu lachen. Wahrscheinlich bist du an die Kisten hingekommen. War gar nicht dort und ich habe auch gar nicht gelacht. Der Fritz hat gelacht wahrscheinlich. Seht ihr was? Nein, noch nicht. Ihr habt nicht was weiß hinten gesehen bei den Kohlen. Au! Was hast denn? Mir hat was bissen, richtig in die Hand bissen. Mensch, das war das Viech. Aber ich habe überhaupt nichts gesehen. Blut? Nein, nicht, aber richtig zwickt hat's. Gib doch Obacht, Franz. Du kannst doch nicht die ganzen Konservendosen da runterschmeißen. Ich bin doch gar nicht hingekommen. Sag's mal, spinnt ihr eigentlich? Alle schmeißt runter, aber finden tut's nichts. Da war was. Da ist was Dunkles gesprungen. Mir soll doch nichts Dunkles, sondern was Heiß. Aber gesprungen ist da bei den Kohlen. Da wieder. Da, Franz. Schau, da sitzt was. Haben wir nichts zum Überschmeißen? Mein Mantel, schmeißen drüber. Kinder, habt ihr was gefunden? Ja, wir haben eine Maus. Oh, eine Maus? Ist in ein Taschentuch eingebunden? Was soll ein Mantel aufheben? Was da? Da unter dem Mantel, da sitzt eine Maus? Ja, was machen wir denn da? Ja, ist das wirklich eine weiße Maus? Na, so viel ich gesehen habe, war es grau. Aber vielleicht ist es noch dreckig geworden von den Kohlen. Denn was wir gesehen haben von uns im Hof, das war bestimmt weiß. Ja, und wer holt jetzt das Viech unter dem Mantel raus? Ich hol's raus. Lass mich her. Ich hab's. Oh, das ist das wirklich eine Maus? Aber das ist bestimmt nicht das, was wir vorhin auf der Rutschbahn gesehen haben. Die Maus ist richtig grau. Ich hab ja gleich gesagt, das ist eine eingewickelte Maus. Ach, du lieber Gott, was war jetzt das? Ein Honigglas. Ja, und was war das? Die eingewickelte Maus. Das war natürlich der Pumuckl. Aber was die Kinder in der Hand hielten, das war wirklich eine echte Maus. Der Pumuckl hat den Moment des Erstaunens und der Verwirrung natürlich ausgenutzt und ist auf und davon. Atemlos und mit vergnügt blitzenden Augen ist er beim Eder angekommen. Hui, hui, hui, hui, da bin ich wieder. Hast du mir ein Würstchen mitgebracht? Mich braucht schon, aber selber gegessen hab ich's. Was? Du hast meine schöne Wurst gegessen? Ja. Und ich sterbe vor Hunger. Das ist mir wurscht. Wie schaust denn du aus? Ich? Na ja, ich schaue ein bisschen dunkel aus, aber da kann ich gar nichts dafür. Ich wollte nur meinen Verband mit Kohlenstaub schwarz machen, jawohl. Und da bin ich eben auch noch ein bisschen mehr schwarz geworden. Mhm. Also weißt du, ein schwarzer Verband ist ja viel schöner als ein weißer. Na. Und ist ja viel praktischer. Man sieht bei schwarzen Verbänden keinen Dreck und keinen Pumuckl. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst daheim bleiben? Wenn die dich jetzt gefangen hätten. Ja, ja, wenn, ja. Wenn. Aber die haben eine Maus gefangen. Also ich sage dir, eine Maus, die hat ja Riesenkräfte. Ich habe sie beim Kohlenhaufen entdeckt und da habe ich sie ein bisschen beim Schwanz festgehalten. Das ist gar nicht einfach. Die Maus, die hat gezogen und gezogen. Aber warum hast denn die Maus festgehalten? Ja, weil ich gedacht habe, nein, weil ich sehr schlau gedacht habe. Jetzt musst du A sagen, das war nämlich ganz schlau, weil ich sehr schlau gedacht habe, also weil ich Folgendes gedacht habe. Wenn die wirklich meinen schwarzen Daumen auch sehen und fangen wollen, dann lasse ich die Maus los und dann wissen die nicht mehr, was eine Maus und was ein Daumen ist, verstehst du? Und darum habe ich für alle Fälle die Maus festgehalten. Und dann? Ja, dann war es genau so, wie sich das der schlaue Pumuckl gedacht hat. Sie haben mal meinen Daumen hüpfen sehen und mal die Maus hüpfen sehen und die Maus haben sie gefangen und meinen Daumen, den haben sie nicht gefangen. Der ist wieder frei. Hier, guck. Die Sache mit dem Daumen ist wirklich sehr zum Staumen. Das reimt sich nicht. Eigentlich sollte ich die verprügeln. Nein, nein, das solltest du nicht, wirklich nicht. Das ist ein ganz falsches Sollen. Du musst mir endlich jetzt was zu essen geben. Na, du hast heute zweimal nicht gefolgt. Zur Straf gehst du hungrig ins Bett. Nein, dann vorher. Zuerst hast du die Eisbahn wieder freiputzt. Ja. Jäckerl, die muss ich ja noch streien. Und nachher bist du nicht daheim geblieben. Ja, aber jetzt bleibe ich ja daheim. Und jetzt fege ich auch die Rutschbahn nicht mehr frei. Jetzt bin ich nur noch schrecklich hungrig. Nix da. Auch wenn ich mich ganz von allein ganz sauber wasche. Ja, das wird was werden. Das wird ein sehr, sehr sauberer Pumuckl werden, jawohl. Ja, das warte ich erst ab. Und wenn ich eine Handvoll Sägespäne und dann nochmal eine Handvoll Sägespäne und dann nochmal eine Handvoll Sägespäne, also wenn ich viel mehr Hände voll, als ich überhaupt Hände habe und alle Hände voll Sägespäne hinaustrage und für dich die schöne Rutschbahn kaputt streue, kriege ich dann was zu essen? Na ja. Kann ja sein, dass ein Würstel übrig geblieben ist für dich. Dann will ich jetzt gleich anfangen. Halt! Bitte, ja? Zuerst den Verband runter. Meinst du, wir fangen die ganze Geschichte noch einmal von vorne an? Nein, das tun wir nicht. Das wäre ja eine wirklich eine viel zu lange Geschichte. Du, der Daumen tut schon überhaupt nicht mehr weh. Ah, das habe ich mir schon lang gedacht. Ja, aber die vielen Knoten musst du aufmachen. Die sind überhaupt an allem schuld. Wenn die nicht gewesen wären, dann... Du, da wollen wir überhaupt nicht zum Rechten anfangen. Sonst müsst ich sagen, wenn du nicht wärst, dann gäb's überhaupt keine solchen Geschichten. Was aber ganz schrecklich traurig wäre, nicht wahr? Was will man dazu sagen? Nichts weiter als das, da hat er recht, der kleine Kerl. Der Meister Eder hat einen tiefen Seufzer getan und hat dann die Würstchen geholt. Klar, dass er sie nicht aufgegessen hatte. Er hat dann noch ein zweites Mal geseufzt, der Meister Eder. Aber das war ein Seufzer der Erleichterung. Und wie den der Pumuckl gehört hat, hat er sich fest vorgenommen, immer ganz brav zu sein. Oder wenigstens eine Woche lang. Oder sagen wir lieber 6 Tage lang oder zwei oder ach, zähl mal lieber nicht so genau nach. Eine Zeit lang wird der Vorsatz schon gehalten haben. Und was dann geschah, das hört ihr das nächste Mal.